der böse Völkerschlacht. Alles wird hier tot gelacht. Irgendeine kleine Welt ist doch nur ein Minenfeld. Träume sind nur aus Papier, bitterböses Herdentier. Etwas hat dich krank gemacht, schau nur deinen Namen. Deine Vollmondnacht, große starke Zaubermacht. Süßes, böses, bitter Bier, ich bin heute ein Beutetier. Mein bitter Bier, ausgesetztes krankes Tier. Will nochmal die Sonne sehen, und dann werd ich sterben gehen. Der böse Völkerschlacht, alles wird hier tot gelacht, gelacht. Irgendeine kleine